Seine Arbeitshypothese war, dass ein Verhalten zugunsten einer Forderung oder einer neuen Idee verändert wird, wenn für eine Person eine genügend große Zahl an Menschen diese neue Handlung präsentiert. Jeder Mensch hat einen anderen Schwellenwert, der überschritten werden muss, um das eigene Verhalten zu ändern. Grano Vetter beobachtete dies anhand von Ausschreitungen, wo dieser Herdentrieb besonders sichtbar wird, denn je mehr Menschen mitmachen, desto weniger wahrscheinlich wird man erwischt. In der sogenannten Diffusionsforschung, die untersucht, wie sich zum Beispiel Ideen verbreiten, bringt er es mit Hilfe des Schwellenwertmodells auf die einfache Formel: Bei vielen Individuen mit niedrigen Schwellenwerten kann sich eine neue Idee schneller verbreiten, bei hohen Schwellenwerten setzt sich eine Neuerung nur langsam durch. Watts nutzt das Schwellenwertmodell, um die Idee des kumulativen Vorteils einzuführen. Sobald etwa ein Lied oder ein Buch populärer wird als ein anderes, tendiert es dazu, erst recht gleich um ein Vielfaches populärer zu werden. Nicht, weil es besser, schöner oder schlauer wäre, sondern weil sich irgendwann alle dafür interessieren, warum sich alle dafür interessieren, weshalb sich alle dafür interessieren. So funktioniert Akkumulation und genau so verhält es sich mit Geschichten. Die Welt ist vermutlich ebenso bestimmt von Lügen und Halbwahrheiten wie von Tatsachen und Fakten. Wir sind psychisch immer noch Jägerinnen und Sammler, die allen Stammesmitgliedern vertrauen wollen und das meist auch können. Zudem sind gewisse gesellschaftliche Systeme unserer Zivilisation überhaupt nur denkbar, weil wir einander grundsätzlich vertrauen wollen. Geld zum Beispiel, Kredite, Zinsen, Medien und Journalismus oder auch die moderne Medizin, deren Wirkmechanismen wir als Laien kaum durchschauen können, der wir uns als Patientinnen jedoch ausliefern. Weil dieses menschliche Vertrauen so wertvoll für uns alle ist, sind die Kosten des punktuellen Betrugs kollektiv verschmerzbar. Denken Sie an den Wirecard-Skandal. Erfindungen wie der Finanzkapitalismus und eine ihn institutionalisierende Börse mögen anfällig für Hochstapler sein, die uns eine Geschichte von Gewinn erzählen, wo gar keiner ist. Doch würde jeder immer nur den nächsten Betrug wittern, gäbe es keinen Handel, keine Globalisierung, kaum Innovationen. Und dennoch wird es Zeit, die größten Lügen zu entlarven. Unser Leben wurde und wird bestimmt von einigen manipulativen Narrativen, die Zugang zu Ressourcen und Macht organisieren, die ordnen, wer Protagonist und wer Antagonist ist, die Herrschaft und Ungerechtigkeit verklären können, so glaubhaft, dass wir nicht mehr bemerken, dass die Grundlage unserer Gesellschaften elaborierte Fiktionen über die Ordnung der Dinge sind.